trafen uns in einem Hafen und du erzähltest mir vom Meer. Ich sagte ja, ich war auch schon da, ich komme da gerade her. Ich fragte dich, wo liegt dein Schiff, du sagtest Mariangra. Du lächeltest und ich begriff, dass wir etwas gemeinsam haben. Wir wussten beide nicht, wohin es geht, wir wussten nur, woher wir kamen. Und in den Straßen meiner Stadt trägt heute jede Kreuzung deinen Namen. Beide nicht, wohin es geht. Wir wussten nur, woher wir kamen. Und in den Straßen meiner Stadt trägt heute jede Kreuzung deinen Namen. Wir trafen uns in einem Hafen und wir entdeckten neues Land und legten dann, damit man Ziele finden kann, große Feuer an den Strand. Du hast gesagt, für einen Neuanfang sei es noch nicht zu spät. Du warst für mich sowohl das Schiff als auch die Woge, die es trägt. Wir wussten beide nicht, wohin es geht. Wir wussten nur, woher wir kamen. Und in den Straßen meiner Stadt trägt heute jede Kreuzung deinen Namen. Jede Kreuzung in den Straßen. Jede Kreuzung. In den Straßen meiner Stadt trägt heute jede Kreuzung deinen Namen.